Endlich kann an der Isonne zur Front der befreiende Kanonendonner erschallen. Am 24. Oktober beginnt die Durchbruchsschlacht von Flitsch und Tollmein. Durch den Talstoß der 12. Deutschen Division unterstützt, erstürmen die deutschen und österreichischen Truppen die beherrschenden Höhenstellungen. Unaufhaltsam dringt man nun gegen den Tagliamento vor. Links und rechts der Durchbruchstelle wanken die italienischen Linien. Indessen vermag sich der Feind der drohenden Umklammerung zu entziehen, da die Heeresgruppen des General Borowitsch, die von Karfreit bis zum Meere steht, nicht rechtzeitig die Gunst der Stunde nützt. Nur das von der obersten Heeresleitung befohlene Ausschwenken mehrerer Divisionen gegen die Lastisana-Brücke bringt noch die Waffenstreckung von 60.000 Italienern. Der geschlagene Feind muss jetzt auch in den Kärntner und Tiroler Bergen den Rückzug antreten, aber leider ist die zu schwach gehaltene Heeresgruppe des Feldmarschalls Konrad außerstande, entsprechend scharf nachzustoßen. Im Süden geht es über den Tagliamento hinweg gegen die Piave zu. Hier, wo man am 11. November anlangt, versteift sich allerdings der Widerstand der Feinde. Der Fluss führt zu dieser Jahreszeit Hochwasser, außerdem treffen englische und französische Divisionen ein. General Foch hat das sinkende Vertrauen der italienischen Führung wiederhergestellt und einen weiteren Rückzug verhindert. Der Versuch der Deutschen und Österreicher, vom Gebirge her die Piave-Front aufzurollen, läuft sich nach anfänglichen Erfolgen früh fest. Das beherrschende Massiv des Monte Grappa kann nicht genommen werden. Man fasst allerdings an seinen Abfällen, dem Monte Tomba und an Teilen seines Kammes, dem Monte Asolone, dem Monte Perticcia Fuß, weiter aber kommt man nicht. Der notwendige Begleitangriff aus den 7 Gemeinden heraus kann von Konrad erst im Dezember unternommen werden. Die österreichische 11. Armee erstürmt den Monte Meletta di Gallio, den Monte Meletta, den Monte Sisemol und den Col del Rosso. Indes, trotz dieser stolzen Waffentat, vermag sie den Durchbruch durch die Frenzeler Schlucht im Brentatal nicht zu erzwingen. So bleibt die Piave die Grenze der errungenen Erfolge. Die österreichische Heeresleitung aber ist durchaus zuversichtlich, im nächsten Frühjahr auch dieses Hindernis zu überwinden. Inzwischen haben deutsche Heeres- und Flottenabteilungen am 16. August die Insel Ösel, am 18. die Insel Mohn und dann auch Dagö in der Ostsee besetzt. Die Russen, nun empfindlich in der Hauptstadt bedroht, müssen an Waffenstillstand denken. Außerdem hat sich am 7. November der Bolschewismus des unglücklichen Landes bemächtigt und seine neuen Männer brauchen den Frieden, um den Widerstand im Innern niederwerfen zu können. Fähnrich Krylenko, nun Oberbefehlshaber der russischen Heere, macht den Mittelmächten ein Waffenstillstandsangebot und so wird zunächst eine 10-tägige Waffenruhe, am 15. Dezember aber zu Brest-Litowsk der Waffenstillstand abgeschlossen. Am 9. Dezember ist das Gleiche mit Rumänien zu Foxani gelungen. Folgt der endgültige Friede nach, dann kann Deutschland von den 80 Divisionen, die im Osten stehen, den größten Teil für den Westen abziehen. Die Bolschewiken haben es bei den Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk aber nicht mehr eilig. Ihr Delegationsführer Trotzki will vor allem zum Fenster hinaus sprechen, um seine kommunistische Propaganda betätigen zu können, während die Vertreter der Mittelmächte, General Hoffmann ausgenommen, den Bolschewiken gegenüber zu behutsam, fast hilflos auftreten. In Deutschland sieht es im Innern nicht mehr gut aus. Reichskanzler Michaelis und sein Vizekanzler Helferich mussten zurücktreten, als sie gelegentlich einer von der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei angezettelten Meuterei der Hochseeflotte das landesverräterische Treiben dieser Partei geißelten. Die Unabhängigen haben sich von der Sozialdemokratie losgelöst, stimmen beharrlich gegen die Kriegskredite und machen schärfste Opposition. Trotzdem wurden ihre Abgeordneten im Interesse des Burgfriedens von der volksvergessenen Mehrheit des Hauses gegen den Kanzler gedeckt. Der Nachfolger Michaelis ist ein müder Greis, parlamentarisch reich erfahren, aber ohne Kraft und Willensstärke für eine solche Zeit. Graf Hertling ist kein Führer. Als sein Vertreter erscheint in Brest-Litowsk Staatssekretär von Kühlmann, der in allem dem österreichischen Vertreter Graf Tschernin unterlegen ist. Dieser will schon mit Rücksicht auf seinen Monarchen einen schnellen Frieden. Allein der brutalen Zielsicherheit von Trotzki Bronstein ist weder er noch Kühlmann gewachsen. Die Bolschewiken erkennen die Friedenssehnsucht und den schwächlichen Geist der Staatsmänner der Mittelmächte. Sie erzwingen sogleich eine Vertagung der Verhandlung bis zum 4. Jänner. Reift der Osten trotzdem dem endgültigen Frieden entgegen, so gibt es an der Westfront noch im Dezember eine Schlacht. Der nördliche Teil der Siegfriedstellung vorwärts Cambrai wird am 20. November nach kurzem Feuerschlag von den Engländern überrumpelt. Tankgeschwader treiben den Angriff in gefährliche Tiefe, doch halten sich die Flügel der Einbruchstelle und der Feind stößt nicht energisch genug nach. Die Lücke kann geschlossen werden, Kavallerie, die jetzt durchstoßen will, wird zusammengeschossen. Die oberste Heeresleitung aber vermag gegen den in der Mitte weit vorgedrungenen Gegner einen umfassenden Gegenstoß zu führen. Am 30. November entreißt General von der Marwitz, Führer der 2. Armee, ihnen mehr als die Hälfte des erzielten Raumgewinnes. Gegenangriffe der Engländer am 4. und 5. Dezember scheitern, die Schlacht ist siegreich beendet. Während sich so die Mittelmächte überall behauptet haben, ist in Palästina die türkische Front ins Wanken gekommen. Ende August und am 2. und 18. Oktober hatten sich die Osmanen noch gehalten, aber zu Beginn des November ist diese Stellung von den Engländern genommen, die am 9. Dezember sogar Jerusalem besetzen können. Das deutsche Asienkorps muss nun die Palästinafront stützen, an die Eroberung von Bagdad ist nicht mehr zu denken. Es bleibt ein leuchtendes Ruhmesblatt des deutschen Heeres, dass sich gegen die stärkste Übermacht der Feinde immer noch der tapfere Letto Vorbleck mit seiner kleinen Truppe in Ostafrika hält. Am 25. November geht er, als die Kolonie schon fast ganz in die Hand der Engländer geraten ist, mit noch 2000 Mann über den Rovuma, den Krieg in Feindesland, ins Gebiet der Portugiesen tragend. Das Jahr 1917 ist zu Ende gekämpft, der große Zwei-Fronten-Krieg vorbei. Einige Zeit hindurch werden die Mittelmächte fortan die Überlegenheit an Divisionen besitzen. Eine ungeheure Möglichkeit tut sich für sie auf. Werden sie im kommenden Jahre, das alle Zeichen des Entscheidungsjahres trägt, den verdienten Lorbeer um die Stirne flechten können? Wir gehen dem Schicksal Deutschlands entgegen.